Akteur passierte gestern ein Malheur. Er operierte 1000 Affen, wollte einen Gott erschaffen. Doch das Wesen, das er schuf, hatte einen Pferdehuf. Das Monster, das am Boden kroch, und ganz, ganz schlimm nach Schwefel roch, hielten alle für debil und stumm im Genlaboratorium. Die Kreatur, wir waren entsetzt, hatten alle unterschätzt. Es hat sich völlig ungeniert, tausendmal reproduziert, optisch ganz neu eingestellt, frisch wie aus dem Ei gepellt. Schöne Schein, es könnte auch.